Hörspiel um 11. Zeit für Nachtschwärmer. Radio ist wieder positiv ins Gespräch gekommen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass in den vergangenen Jahren die tägliche Radionutzung erfreulicherweise deutlich messbar gestiegen ist. In diesem Zusammenhang steht auch ein ganz aktueller Slogan: Wer fühlen will, muss Radio hören. Hiervon aber sehr unabhängig haben die beiden Autoren Frank Schültke und Christian Berner mit einem Hörstück den Versuch unternommen, die gegenwärtige Radiolandschaft zu porträtieren. Entstanden ist eine 16-minütige Collage mit den jeweiligen für einen Sendungstyp charakteristischen Elementen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radio Bremen Nachthörspiels. Am Mikrofon begrüßt Sie Holger Rink. Das Material zu Ihrem Hörstück Formalradio haben die beiden Autoren bei einem 24-stündigen Plünderzug durch deutsche Radiostationen und Programme gesammelt. Was Sie im Folgenden hören, hat mit den eigentlichen Sendungen nicht mehr viel zu tun. So wurden dem Nachrichtensprecher beispielsweise systematisch Konsonanten und Vokale aus dem Text geschnitten, bis aus den verbleibenden Lauten eine, ja man könnte sagen, übergeordnete Sprachstruktur kenntlich wird. Ohne ein Wort zu verstehen, dürfte es dem Hörer trotzdem leicht sein, zwischen der Wettervorhersage, den Verkehrsinformationen, der Werbung, einem Radiopsychologen, einem Hörspiel etc. zu unterscheiden. Hören Sie Formalradio. Ein Streifzug durch die deutsche Radiolandschaft von Christian Berner und Frank Schültke. Sind sich sehr geehrt, Ananke. Jugoslawien in Deutsch, Jeremies, Raum, wo ARR 10 bezahlt, wo ab. Ich für den Erben aus. No pro die alte UK, aber die Verdiefungsarose wird auf der Britabat, also die Verwirrt bietet. Die Bunden gegen den Leib, die Siebe kommt, es ein Tier, die Bunden gehört zur Zahl C, Süd-Auden, Nutestraat, wollte Nutestraat ab. Ange über den Ernst, ein bisschen in den Zeug, sein, ich würde ja wieder gebildet, schön abdrücken, denn jetzt Orte die in Röhren, danach sind Heim. Neue Anschläge, Schafft. Hier ist um wahrscheinlich auch. Ja, an Kanten, Ronig, gucken. Sure. Ah, ne? Ja, ist es. Go boy, boys, go boys, girls, girls, boys. Ja, nee. Ja, frei war. Wie sieht's mit nach Geld bei neben aus neben. Ja, das ist mal. Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Blitzer, Rob Green, Brian Allen, our Greenies featuring DC Style. On. So lach. Petri, was frisst mich? So lach. So lach. 01. Da. Das mag so sind Kindschen. So ganz Baranspacken wie Chatten weg kann, Kriakamigen werben die Tinity oder nicht so zu aufhele Atoms hätten den Jugendlichen mir gestaß eh der des Kopf verhundert und einen so wo er in die Republien gefit. All in den 400.000 vor Astalbukes einrichtete Dana. Ohne sein Mysterium. Ein Oscher Mediensina, der Tem. Buren in Druck, Beat, Bord, Gott. Ausschnitten und einen Augenblick jetzt. Adresses, Natter und Fair mit Lina Gritzky um nur für. Guten so, Ja. Gute. Naja, also hat man ja irgendwie in das irgendwie So ein ist es muck muss es auf Dopp muss Dopp ist muck Doppelscheißstern ist es auf Charts und muck muss variiert. Damit sie diese ihre Seele dieser sind sie neu also Jahre. Damit sie mit ihr sind. Wieder. Es ist ja dieses noch neue als zwei. Ja, da, das. Halper! Hey! Wann denn du? Ich. Oh, Brit! Einmal? Nein. Ja. Na, kurze, Nein. Guten Anfang jenes Marianne und das Fuss. Nein, teil. Immer so richtig kräck, krüßen und wie geht er gemeinlich? Während ja dem Jubilanten Teil tarrelt an in. Leon Brands Frenita-Agende. Ewe in zu einem Fünftostag Sonntag. Der hat sein schönes gefrätischem Untodfreifall. Ganze Beinder, Heinini, die holzige Wittmann, Fiebes Zoppe, Jungleta Sande, im Trizutat den Ganfer, Branta Toganda. Und gerne zu uns, wir einfach schon mal wieder ins Ei oder Enke. Und nur in der Binde, um einfach schon mal wieder ins gerne. Eigene Komprovisation. Musterhäuschen-Fachchen-Chef ist der Sir Freundweg. Mustig. Montar weck dich. Tertionen perquem in Rast. Nehm und ein Delirius. Fockrich brennt sie bild sich. CVNCCVNCCV. Mit. Zwei Tablins, ne, auf. Mitten in der Trommel, allein, allein, auf. Mitten in der Reinschild, die man Tablins für sieht. Nun, ich hab hier. Mit. Gegen die Reform von die UN nehmen werden nach ITAT, Jibre, Tomato und war die UN in der Hintergrund, Herr Blaster, konzische Expeditor, Tricks ist wahr, bis es wie sich so schnell. Gewarte der Stufen, Putzrohren, Weichen, Glumutinschen, Kiesenplan, Graucher, die Detten ist ein Richsand, Verleihtaglichen Fall, so der Retorikler. Und es waren Mospin-Dienstmen. Da kommt dafür Druck, neu am Macher, aber weil das Kübmissen, Koraum, Licht, Singtal, Dückt, mich, Sichten, Hösel, Zlal, Wolzen, Anfall, aber mal Band. Schalten die Buße ist ad-kopf. Anstell, schalt, stalt, umleitert. Gadam, Mono, Joal und Schlüssel. Hier, dam, ir. der sagt, zert, der Podium ist da, das funktioniert da, Käse ist. baut immer nach. Aber wirklich erweigt sich im Nachbestreger, diese Musik, Sprose, ein Reh mit Ring und ein Kenn, gewünscht, auch kommt schon schön. Mit deinem Unscheibe, da hast du da, ich möchte mal wieder. Windsyntax sind ja Reh, ich stehe fort, dass es da steht. Wenn sie im Motet spielen, im Ganges. Der Eglöffchen des Tod, Laputö, vor der Zeichen seines Wegnutzer, habe er sie genügt, operiert schon schön. Das ist ein Art ewiges Kult zum in anderen zu leben. Fragheitmodell gesprochen, ist auch das. Laut Mitspindel, denn Talle ist endlich. Es geht im ist endlich. Dem Fragheitmodell gesprochen, ist auch. Ist endlich. Also. Gönnscherer. Vaudus. Hörspiel vor Stamm. Tabit. In Bibliothek bei dir. Nie mehr. Vielleicht. Ich steht mir aus, kann sehen, ist er befolgt mit mir in den Spiegel, ich ihn. Geschichte. Sie nimmt. Hörspiel vor Stamm. Ags imugge. Etze. Luden nun trus. Mutjes verpfadwärts. Ingada. Rins danz. Rink. Formalradio. Hörstück von Christian Berner und Frank Schültke. Eine Autorenproduktion aus dem Jahr 1999.